Die Natur kann sich entfalten. Alles kann sprießen, zirpen, zwitschern, krabbeln, kriechen und laufen. So erhöht sich, der Sprache der ÖkonomInnen zufolge, durch Schutzgebiete das Naturkapital, während es durch intensive Nutzung schrumpft. Diesen Zusammenhang sahen auch schon Generationen vor uns, als es noch nicht so schlecht um unsere natürliche Umwelt stand wie heute. Es gab heilige Wälder, Haine, Bäume oder verbotene Orte, zum Beispiel in Indien, schon vor mehr als 2000 Jahren. Der moderne Naturschutz, ungefähr so wie wir ihn heute kennen, entstand im 19. Jahrhundert. In Deutschland wurde bereits 1836 das erste Naturschutzgebiet, ein Teil des Drachenfels, eingerichtet. Der erste Nationalpark entstand hierzulande 1970 im Bayerischen Wald. Ein Teil des heutigen Schluschluwe im Folossi-Park in Südafrika wurde 1895 als eines der ersten Großschutzgebiete in Afrika ausgewiesen. Seither sind auf allen Kontinenten Naturschutzgebiete entstanden, wie der Krüger-Nationalpark im südlichen Afrika, der Madidi-Nationalpark in Bolivien oder der Kardamom-Nationalpark in Kambodscha. Es gibt inzwischen über 100.000 Schutzgebiete auf der Welt. Kleinere und größere, einige mit strengem Schutz, andere eher großzügig in der Handhabung, manche erfolgreicher geführt als andere. Nach den Kriterien der Vereinten Nationen sind derzeit fast 17% an Land und knapp 8% in den Meeren geschützt. Und zwischen 2010 und 2020 ist diese Fläche um 21 Millionen Quadratkilometer, 42% der derzeitigen Abdeckung, deutlich gewachsen. Hier hat sich also einiges getan. Die Entwicklung hat sich beschleunigt und wird sich erfreulicherweise noch weiter beschleunigen. Bis 2030 soll knapp ein Drittel der Erdoberfläche unter Schutz stehen. So hat es die Staatengemeinschaft mit dem sogenannten 30x30-Ziel im neuen globalen Rahmen für Biodiversität Ende Dezember im kanadischen Montreal beschlossen. Mehr dazu in Kapitel 7.